Schillers Briefwechsel mit Karner, Teil 4, Dresden, 6. Januar 1792. An dem Frankfurter Zeitungsartikel könnte ich sehr leicht unschuldige Ursache sein. In deinem Briefe, dies kann ich dir dokumentieren, war nicht der kleinste Wink von Geheimhalten. Auch konnte mir gar nicht einfallen, dass bei einer Sache, die bekannt werden musste, etwas zu verbergen wäre. Ich hatte ein Bedürfnis, die Nachricht jedem, den sie interessieren konnte, mitzuteilen, schrieb sie gleich mit allen Umständen an Huber und Kunze und erzählte sie hier jedem, der dich kannte. Schreib dies Schimmelmann, und wenn er ein gescheiter Mensch ist, kann er auf dich deswegen keinen Groll haben. Zu den Pferden und Wagen gratuliere ich, der Nutzen für deine Gesundheit und die Vorteile bei deinen diesjährigen Reisen sind Gründe genug zu dieser Ausgabe. Für die Ordnung der Reisen möchte ich wohl vorschlagen, mit Dresden den Anfang zu machen, von hier nach Karlsbad zu gehen und von Karlsbad aus über die schönen bayreuthschen Gegenden die Reise ins Reich anzutreten. Über Kantsche Philosophie werden wir jetzt viel miteinander zu sprechen haben. Es ist sehr schade, dass wir gerade jetzt nicht beieinander sind. Der erste Anstoß bei der Kantschen Philosophie ist immer ihre anscheinende Unfruchtbarkeit. Reinhold hat dies Vorurteil mit ziemlichem Erfolge bestritten, aber doch nicht alles erschöpft, was sich darüber sagen ließe. Ein zweiter Anstoß ist mir wenigstens der Mangel an Evidenz gewesen. In Kants eigenen Schriften besonders trifft man zu Anfange immer auf Sätze, die das Ansehen von willkürlichen Voraussetzungen haben. Dies hat mich zum Nachdenken über Erweislichkeit überhaupt veranlasst oder bestimmter zu reden über die Grenzen des Zweifels. Diese sind nämlich objektive, aufgedrungene und subjektive, selbst beschlossene. Der Zweifel hört vernünftigerweise auf, wo seine Fortsetzung ein größeres Übel ist, als die noch übrig bleibende Möglichkeit einer Täuschung. Der Zweifel soll uns nämlich vor Täuschung bewahren, aber nicht allen Unterricht zerstören. Es gibt Fragen, deren Beantwortung Bedürfnis ist und wobei wir entweder auf Erkenntnis Verzicht tun oder uns bei denjenigen Sätzen befriedigen müssen, wobei die wenigste Gefahr der Täuschung ist. Überhaupt denke ich mir die Philosophie nicht als Wissenschaft, sondern als Kunst. Durch sie wird Ordnung und Harmonie in unserem Denken und Handeln hervorgebracht. Aus dem intellektuellen und moralischen Chaos geht eine neue Schöpfung hervor. Schönheit ist ihr erstes Gesetz. Wahrheit ist ein subordiniertes Bedürfnis, wobei die Erkenntnis bloß als Mittel oft zu geringfügigen Zwecken betrachtet wird. Von Locke habe ich immer die französische Übersetzung von Cost als die beste rühmen hören. Eine Übersetzung des ganzen Werks wäre wohl nicht dankbar genug, aber eine Analyse der Resultate habe ich mir auch unter anderen Arbeiten für die Philosophie vorbehalten. Anbei folgt Hasens Oberon. Er bittet mich, ihn dir für die Thalia zu schicken. Abschlagen konnte ich's ihm nicht, aber mache damit, was du willst, wie mit der Arbeit eines Fremden. Ich weiß recht gut, wie viel daran ist. Von M und D herzliche Grüße, D wird ihr Wort halten, lebe wohl, gesund sind wir alle, Lottchen, grüße herzlich von uns, dein Körner.